so nehmt sie doch endlich weg. Eine Liedzeile dudelte unablässig durch seinen Kopf. Ich bin sie leid, die falsche. Er ging mit raschen Schritten, stapfte durch Pfützen voll Himmel und versuchte, das monotone, unablässige Leiern aus dem Kopf zu bekommen. Das Gefühl von Crepe an seinen Fingern loszuwerden, den Geruch der Lilien zu vergessen. Ich bin sie leid, die Veilchen. So nehmt sie doch endlich weg. Ich bin sie leid, die Veilchen. So nehmt sie doch endlich weg. Er beschleunigte seine Schritte. Die Straße führte einen Hügel hinauf. Mutter hat einen Schlaganfall gehabt. Und jetzt ist sie beerdigt. Er wusste gar nicht mehr, wie sie ausgesehen hatte. Sie ist tot. Das ist alles. Einen letzten Augenblick lang hörte er neben sich das Rascheln von Seide und spürte eine Hand in einem weiten, spitzenbesetzten Ärmel, die sich sanft um die seine schloss. Er lag in seinem Bett, die Beine mit den kalten Füßen an die Brust gezogen, umschlichen von zottigen, kriechenden Schatten. Doch sie verkrochen sich in den Ecken und blieben unsichtbar, wenn sie sich zu ihm beugte. Die Locken über ihrer Stirn, die weiten Seidenärmel, der winzige schwarze Fleck am Mundwinkel, neben den Lippen, ihre Küsse. Er ging schneller. Die flockigen Wolken zerschmolzen zu rosarotem Schaum. An der Kreuzung verkündete ein Schild Jonkers. Mitten auf der Straße lag eine zerbeulte Tomatendose. Einen anderen Glanz hat die Sonne, einen anderen Glanz hat der Mond, einen anderen Glanz haben die Sterne, denn ein Stern übertrifft den anderen an Glanz. So auch die Auferstehung der Toten. Ich bin sie leid, die Veilchen, so nehmt sie doch endlich.